den Finger in der Brandung Eifels schafft der Menschheit den Winter. Tod für die Freiheit, Unabhängigkeit nur ein Wort. Drum ist es an der Zeit, fegt den Satan fort. Ich seh die Bomben fallen, ich höre die Kinder schreien. Ich seh die Welt am Ende und alle sind dabei. Sie nennen sich Weltpolizei. Es kostet mich an, ich mach mich frei. Ich mach mich frei. Wo sind die Menschenrechter und wo die Heuchler trotz? Der Christ in diesen Tagen, Halleluja, auf den Bombenhagel. Ich seh die Bomben fallen, ich höre die Kinder schreien. Ich seh die Welt am Ende und alle sind dabei. Sie nennen sich Weltpolizei. Januar 1995 flogen die Alliierten zum ersten Mal einen großen Luftangriff an die Luftwaffe und nahmen die alliierte Luftwaffe verstärkt. Wenn nur eine Seite kämpft, dann ist das kein Krieg, so der Admiral. Dann ist das ein Massaker, eine totale Zerstörung der Einrichtung. In ganz Amerika gab es Siegeskräfte, anders von über 10 Millionen Dollar. Smashing. Ich seh die Bomben fallen, ich hör die Kinder schreien.